Im Zusammenhang damit, dass die europäischen Länder von der DEFOYKA verlangen, nach der Sanktionsresolution des UN-Sicherheitsrates ihre internationalen Verpflichtungen zu erfüllen, gewährte ein Sprecher des Außenministeriums der DEFOYKA am 4. Dezember einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und sagte wie folgt. Vor kurzem fabrizierten die USA durch Aufhetzung des UN-Sicherheitsrates erneut eine Sanktionsresolution gegen die DEFOYKA. Gleich danach forderten einige europäische Länder wie Großbritannien und Frankreich die DEFOYKA dazu auf, sogenannten internationalen Verpflichtungen nachzukommen. In der neuen Sanktionsresolution brandmarkte der UN-Sicherheitsrat den Atomsprengkopf-Explosionstest der DEFOYKA im vergangenen September als eine Gefährdung des Friedens und der Sicherheit der Welt. Aber sowohl in der UNO-Charta als auch in allen Völkerrechtsbüchern gibt es keinen Paragraphen, der den Atomtest als Gefahr für Frieden und Sicherheit der Welt fixiert hat. Falls es so einen geben würde, so sollten die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, einschließlich der USA, die am meisten Atomteste durchgeführt hatten, zuerst Sanktionsgegenstand sein. Der Grund, warum wir die DEFOYKA, die Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrates, allseitig zurückweisen, liegt darin, dass der Rat nur gegenüber uns das Selbstbestimmungsrecht negiert, das jeder souveräne Staat besitzt. Im Zusammenhang damit hatten wir im vergangenen Mai vom Generalsekretär der Vereinten Nationen eine Klärung des juristischen Widerspruchs der Nordkorea-Sanktionsresolutionen verlangt, aber das UNO-Sekretariat kann und will bis heute nach 6 Monaten keine Antwort darauf geben. Und so wozu der Sache ist es, dass unter diesen Umständen nun die europäischen Länder, die auf ihre Geschichte und Tradition des Rechtsstaates stolz sind, einmal darauf zu antworten versuchen sollen. Ohne Lösung dieser Frage nur von uns die Erfüllung der internationalen Verpflichtungen zu verlangen, hat keine Überzeugungskraft. Insbesondere ist es mehr als gemein und nichtswürdig, dass man außerhalb des Sicherheitsrates über die DEFOYKA separate Sanktionen verhängen will, denn die diesmalige Resolution des Sicherheitsrates ist ja ein Ergebnis der Kräfteverhältnisse innerhalb des Rates. Wenn die europäischen Länder Selbstständigkeit besitzen, so sollen sie dementsprechend denken und sich benehmen.